Hi, people. Hallo, Leute. Let's go back. Es geht wieder los. Oh, talk to them. Oh, Daniel, sprich mit ihnen. I'm coming. Ich komm schon. Certo. We are excited. Seid ihr schon aufgeregt? Hola. There you go. All right, people. Okay, Leute. You're coming in too quick. Ihr kommt viel zu schnell rein. You must like it. Also müsst ihr es mögen. So do we. Und wir auch. Three more lives. Noch drei lives. Thursday, Friday, Saturday. Opa. Donnerstag, Freitag, Samstag. Daniel is messing with the table here. Forgive him. Oh, Daniel spielt hier mit dem Tisch herum. Vergibt ihm. So only three lives. Also nur noch drei Lives. Then no more about this prayer. Und dann nichts mehr übers Gebet. After this, I was thinking that maybe I should write a book. Nach diesem Thema dachte ich, könnte ich ein Buch schreiben. Listen, your books came today. How beautiful. Ah, eure Bücher sind heute angekommen. Das ist schön. Okay, until people come in, just another minute. Let me talk a little bit about this stuff. Okay, bis die Leute reinkommen, noch eine Minute, werde ich ein bisschen über diese Dinge reden. Please study the new covenant. Bitte studiere den neuen Bund. Otherwise, many things won't make sense. Ansonsten machen viele Dinge keinen Sinn. If you started to watch these lives, for instance, at number 5 or 6, many things will confuse you. Wenn du angefangen hast, diese Lives bei Teil 5 oder 6 anzuhören, dann werden viele Dinge dich verwirren. So you please have to go and study all of them. Deswegen musst du bitte zum Anfang zurückgehen und alles studieren. Somebody did not either watch or pay attention. Manche von euch haben noch nicht mal aufgepasst. Oder es angeguckt. They wrote, God bless you. Sie haben geschrieben, Gott segne dich. He already blessed us with every blessing. There's no more. Aber er hat uns bereits mit allen Segnungen gesegnet, die es gibt. Es gibt keine mehr. Okay, friends. Okay, Freunde. There was obviously a little confusion. Es gibt immer wieder ein bisschen Verwirrung. Because somebody said, I went into the site to buy this special promotion. Denn manche sagen, sie sind auf die Seite gegangen, um das spezielle Angebot zu kaufen. And the new covenant and the no limits book. Die Bücher Neuer Bund und Leben ohne Begrenzungen. And there was a mistake, it was gone. Und es gab einen Fehler, es war weg. So we put it back in there, it's up there for two more days. Und wir haben es neu eingestellt und es gibt noch zwei weitere Tage. It's gonna take a little bit for them to arrive. Es dauert ein bisschen, bis die Bücher ankommen werden. Because they are now not arrived from the printer. Weil sie immer noch nicht vom Drucker angekommen sind. Because of this virus and the, it's very hard for the transported order for the truck to arrive in Goiânia by way of a book. Wegen dem Virus und die LKWs haben Schwierigkeiten in Goiânia anzukommen, von wo wir die Bücher verschicken. But they are going to come, trust me. Aber sie werden kommen, vertraut mir. Be a little bit patient. Und seid einfach ein bisschen geduldig. Yes, listen, I'm gonna turn this off here. Ja, die Kommentare schalte ich jetzt ab. People ask me constantly. Die Leute fragen mich ständig. So now in my prayer time, I can't ask anything anymore. Also in meiner Gebetszeit kann ich jetzt um nichts mehr bitten? You can do what you want in your prayer life. In deiner Gebetszeit kannst du machen, was du willst. I never told you you can't ask anything. Ich habe euch nie gesagt, dass ihr um nichts bitten dürft. I told you that it doesn't make any sense. Ich habe nur gesagt, dass es keinen Sinn macht. If you are happy with the results of your prayer life, keep praying the way you've prayed. Wenn du glücklich bist mit den Ergebnissen deines Gebetslebens, dann bete weiter, wie du gebetet hast. I can tell you the truth. Ich kann dir die Wahrheit sagen. Well, I can tell you the experience of almost everybody. Ich kann dir aber die Erfahrung von fast jeden Christen erzählen. You know why? Wisst ihr warum? Because I've been serving Jesus for 40 years. Weil ich Jesus schon fast 40 Jahre lang diene. I've been a Christian for 52 years. Ich bin seit 52 Jahren Christ. I have myself lived in a mixture of the old and new covenant and prayed wrong for many years. Ich habe selbst in einer Mischung aus alten und neuen Bund gelebt und viele Jahre falsch gebetet. I know that the prayer life in this old covenant prayer, it doesn't bring the results that you want. Ich weiß, dass das Gebetsleben im alten Bundstil nicht die Ergebnisse bringt, die ihr euch wünscht. Well, you be free. You pray however you like. I'm teaching you and you disagree or agree, whatever you want. Aber ihr seid frei zu beten, wie ihr wollt. Ich lehre es euch nur und ihr seid frei, mir zuzustimmen oder eben nicht. Really, honestly, you have complete freedom. Also wirklich ehrlich, ihr habt völlige Freiheit. And you know, here is what people always ask me. Und wisst ihr, die Leute fragen mich ständig. What about Philippians 4 verse 6? Was ist mit Philipper 4 Vers 6? This talking about asking. Es spricht über Bitten. Well, first of all, it doesn't say anywhere in Philippians 4 verse 6 that you should ask for any material thing. Also zuerst einmal steht nirgends in Philipper 4 Vers 6, dass man für irgendwelche materiellen Dinge bitten soll. The focus is on not worrying, giving thanks and leaving the stuff in the hands of God. Der Fokus ist darauf, sich keine Sorgen zu machen und zu danken und die Dinge in Gottes Hand zu belassen. I have a teaching on Spotify that will help you if you have a problem with worry. Ich habe eine Lehre darüber auf Spotify, die euch helfen wird, wenn ihr Probleme mit Sorgen habt. I think it's called overcoming anxiety. Ich glaube, es heißt Sorgen überwinden. Listen. Hör zu. I just received an email from somebody in Germany. Ich habe gerade eine E-Mail von jemandem aus Deutschland erhalten. I was surprised. Ich war so überrascht. This lady said. Diese Dame sagte. I don't think she listened to this teaching. Ich weiß nicht, aber ich denke, sie hat diese Lehrserie angehört. But this lady said she wanted to understand the Lord's Prayer. Und sie sagte, dass sie das Vaterunser verstehen möchte. So she sent an email to an expert in Greek of the Bible, in Greek of the New Testament. Deshalb schickte sie eine E-Mail an einen Experten in Bibelgriechisch, die Sprache des Neuen Testaments. He's actually an expert, a real Greek expert. Er ist wirklich ein Experte, ein echter griechischer Experte. And there was a long email, and she sent me the whole thing. Und es war eine sehr lange E-Mail und sie hat mir das alles geschickt. Long story short of this, all these different emails. Um die Sache kurz zu machen, all die verschiedenen E-Mails, die ganze Schlussfolgerung. In the grammar of the original Greek, I didn't even know that. In der Grammatik im griechischen Original, ich wusste das noch nicht mal. Beautiful. Und das ist herrlich. In the grammar of the original Greek, the Lord's Prayer is not in a asking grammar, but in a thanking grammar. In der griechischen Grammatik des Originals ist das Vaterunser nicht in einer bittenden Form, sondern in einer dankenden Form geschrieben. Also so. Thank you that you give us our daily bread today. Danke, dass du uns heute unser tägliches Brot gibst. Thank you that you don't lead us into temptation. Danke, dass du uns nicht in Versuchung führst. Thank you that you forgive us our sin. Danke, dass du unsere Sünden vergibst. When she sent me this whole email between her and this Greek expert, I was like, wow, that's beautiful. Als sie mir diese ganze E-Mail-Verkehr zwischen ihr und dem griechischen Experten schickte, dachte ich, oh, das ist wunderbar. Look at Matthew 6. Schaut euch Matthäus 6 an. I was meditating on this today. Ich habe heute darüber meditiert. This is really beautiful. Denn es ist wirklich wunderschön. Jesus said in verse 6. Jesus sagte in Vers 6. You know, the whole chapter is about praying, fasting and giving. Wisst ihr, das ganze Kapitel geht über Beten, Fasten und Geben. Drei Sachen. And Jesus clearly, he made it very clear. Und Jesus macht es sehr deutlich. Don't make prayer a formula. Macht Gebet nicht zu einer Formel. And don't use many words. Und verwendet nicht viele Worte. These two things he established very clearly. Diese beiden Dinge macht er ganz deutlich. But look. Aber schaut. We read things in the Bible that are not even there, you know, because we read them with the wrong lenses. Aber wir lesen Dinge in der Bibel, die da noch nicht mal stehen, denn wir lesen sie mit der falschen Brille. With the lenses of the old covenant. Mit der Brille des alten Bundes. Here's what Jesus said. Hier ist, was Jesus sagte. Verse 6. In Vers 6. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in the secret will reward you openly. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird alles öffentlich machen. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Listen to this. Hört genau hin. Most Christians read something into this. Die meisten Christen lesen in diese Stelle etwas hinein. They read this into it. Und es ist Folgendes. Jesus said, Jesus sagte, go to your room, geh in dein Zimmer, shut, schließ die Tür, and then ask God to give you what you want to convince him to give you. Und dann bitte Gott, dir das zu geben, wovon du ihn überzeugen möchtest. Show me where the word ask is in this scripture. Zeig mir, wo das Wort bitten in dieser Bibelstelle steht. Show me. Zeig's mir. It's not there. Es ist nicht da. Jesus said this, go to your room and when you pray. Jesus sagte, geh in dein Zimmer und wenn du betest. Here's the problem. Hier ist das Problem. We have interpreted prayer as a asking and convincing God to do things for us. Wir haben Gebet als Bitte definiert und wollen Gott durch Gebet überzeugen, bestimmte Dinge zu tun. That's not prayer. Aber das ist nicht Gebet. Prayer is aligning my heart with his heart. Gebet bedeutet, mein Herz mit seinem Herz in Übereinstimmung zu bringen. Look what he says in the very next verse. Schaut, was er gleich im nächsten Vers sagt. When you pray, do not use the vain repetition. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Look what he says in verse 8. It is all the same context. Und in Vers 8 sagt er im gleichen Kontext. Therefore, do not not be like them. Seid ihnen nun nicht gleich. The Father in heaven knows what you need before you ask him, so there's no need to ask him. I like that. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Es gibt also keinen Grund, ihn zu bitten, und das mag ich. So Jesus said, go to your room and pray. He never says, go to your room and ask. Jesus sagte, geh in dein Zimmer und bete. Er sagte nie, geh in dein Zimmer und bitte. He says, don't be like the heathens. They think that the more they ask, the more they will be heard. Don't be like that. Er sagte, seid nicht wie die Heiden, denn sie denken, je mehr sie bitten, desto mehr werden sie erhalten. Bitte seid nicht so. He says, your father knows before you even ask anything, so there's no need to ask. Er sagte, euer Vater weiß es, bevor ihr ihn um irgendetwas bittet, und deshalb gibt es keinen Grund, ihn zu bitten. If you read the context until the end of the chapter, wenn ihr den Kontext bis zum Ende des Kapitels lest, Jesus teaches the disciples never to worry anything about material things. Seht ihr, dass Jesus seine Jünger niemals lehrte, sich auch nur um die geringsten Sorgen zu machen? He calls them people of little faith because they worry about food, clothing, paying the bills and all this stuff. Er nennt sie Kleingläubige, weil sie sich Sorgen machen über Essen, Kleidung und wie sie die Rechnung bezahlen sollen und solche Dinge. Please listen, my friend. Bitte hört zu, meine Freunde, bitte. We think that the more we convince God to give us things, we will have things. Wir denken, je mehr wir Gott davon überzeugen, uns Dinge zu geben, desto mehr haben wir diese Dinge. It's believing, not trying to convince God. The Father is good, he already knows what you need. Es geht aber um Glauben und nicht darum, Gott zu überzeugen. Euer Vater ist gut und er weiß, was ihr braucht. It's really clear. Es ist wirklich klar. Look, I give you some reasons why we've prayed so wrong. Ich gebe euch ein paar Gründe, warum wir so falsch gebetet haben. Somebody asked if you talk about intercession today. Jemand fragte, ob ich heute über Fürbitte spreche. I think intercession will probably be tomorrow. Ich denke, Fürbitte wird morgen dran kommen. But we will teach about intercession. We will teach about fasting and praying and spiritual warfare. Aber wir werden über Fürbitte lernen, über Fasten und auch über geistliche Kampfführung. Okay, here's many reasons why we pray so wrong. Okay, hier sind einige Gründe, warum wir so falsch gebetet haben. Nummer 1. Because we don't understand the finished work of the cross. Weil wir das vollbrachte Werk des Kreuzes nicht verstanden haben. Hey, I know some pens are getting hot now. Ja, ich weiß, ein paar Stifte werden jetzt ganz heiß da draußen. You guys are the best. Ihr Leute seid die Besten. You know, I love it when you make these arts quick and just send them in. So beautiful. Wisst ihr, ich liebe es, wenn ihr diese Kunstwerke macht und sie uns schnell schickt. It's so beautiful. Das ist so wunderschön. So number one, why we pray wrong. Also Nummer 1, warum wir falsch beten. We don't understand the finished work of the cross. Wir verstehen das vollbrachte Werk am Kreuz nicht. It's finished. Es ist vollbracht. It's paid for. Es wurde bezahlt. There is a covenant between the Father and Jesus, and I am part of that covenant. Es gibt einen Bund zwischen dem Vater und Jesus Christus, und ich bin Teil dieses Bundes. Nummer 2. We don't understand the character of God. Wir verstehen den Charakter Gottes nicht. I have a little secret for you. Ich habe ein kleines Geheimnis für euch. God is much better than you can ever imagine. Gott ist viel besser, als du dir jemals vorstellen kannst. I don't care what an imagination you have, he is much better. Es ist mir egal, was für eine Vorstellungskraft du hast, aber er ist viel besser. I don't care how good you think he is, he's way better than that. Aber es ist mir egal, wie gut er deiner Meinung nach ist, er ist noch viel besser. He is amazing. Er ist fantastisch. Opa! Hoppla! Caiu a lâmpada. Die Lampe fällt um. No problem. Kein Problem. There you go. We'll make it happen. Wir kriegen das schon hin. There you go. Now, okay. Okay. We made it secure. Alles ist gut. We don't want to scare Daniel. Wir wollen ja Daniel nicht erschrecken. You know, if you don't understand how good God is. Wisst ihr, wenn wir nicht verstehen, wie gut Gott ist, then we will always pray wrong. Dann werden wir immer falsch beten. Because a good God doesn't have to be convinced. A bad God has to be convinced. Denn ein guter Gott muss nicht überzeugt werden. Ein schlechter Gott muss überzeugt werden. A God who we believe is making people sick so that they will learn some lessons has to be convinced not to make people sick. Ein Gott, der Menschen krank macht, wie wir das glauben, damit er ihnen eine Lektion beibringen kann, muss überzeugt werden, damit er sie nicht krank macht. Nummer 3. Because we believe that praying is just talking. Weil wir glauben, dass Gebet nur Sprechen ist. So we pray wrong. Und darum beten wir falsch. Number 4. Nummer 4. We think that praying is an outward thing. Wir denken, dass Gebet nach außen gerichtet ist. Praying is a matter of the heart. Gebet ist eine Herzensangelegenheit. Listen, I spend hours in absolute silence. Wisst ihr, ich habe Stunden in vollkommener Stille verbracht. I call it prayer. Ich habe es Gebet genannt. It's a wonderful prayer. Ein wunderbares Gebet. Sometimes I lay awake in my bed for an hour in silence. My wife is asleep next to me and I'm the most amazing time with Jesus. Manchmal liege ich eine Stunde lang wach im Bett in Stille und meine Frau liegt neben mir und ich habe eine absolut tolle Zeit mit Jesus. It's prayer. Das ist Gebet. Number 5. Nummer 5. We don't understand that the alignment of our heart with God's heart is the first step in prayer. Wir verstehen nicht, dass die Anpassung unseres Herzens an Gottes Herz der erste Schritt im Gebet ist. We think the first step is trying to tell God what he needs to do for us. Wir denken, der erste Schritt ist, Gott zu sagen, was er für uns tun soll. Number 6. Nummer 6. We don't understand that thanksgiving and praise is prayer. Wir verstehen nicht, dass Danksagung und Lob Gebet ist. It's prayer. Es ist Gebet. You see, God is good, good, good, good. Seht ihr, Gott ist gut, gut, gut. Here is what we need to, we have to learn this thing. Hier ist, was wir unbedingt lernen müssen. Number one. Nummer eins. Quiet your heart. Bring dein Herz zur Ruhe. If you don't learn how to quiet your heart, you will never learn how to successfully pray. Wenn du nicht lernst, dein Herz zur Ruhe zu bringen, wirst du niemals lernen, erfolgreich zu beten. Reinhard, my heart is so nervous. Aber Reinhard, mein Herz ist so nervös. Today I will teach you how to work on your heart. Heute werde ich euch lernen, wie ihr an eurem Herz arbeiten könnt. Praise him, focus on him. Zweitens, lobe ihn und konzentriere dich auf ihn. We must learn to surrender ourselves. Wir müssen uns lernen, uns selbst hinzugeben. Surrender is real and true worship. Hingabe ist echte und wahre Anbetung. We must be sure of our of heaven's perspective. Wir müssen sicher sein, welche Perspektive der Himmel hat. Listen, if you don't know how heaven sees your situation, how are you going to pray? Hör zu, wenn du nicht weißt, wie der Himmel deine Situation sieht, wie willst du dann beten? How does heaven see your financial situation? Wie sieht der Himmel deine finanzielle Situation? How does heaven see your family situation? Wie sieht der Himmel deine familiäre Situation? Let your kingdom come on earth as it is in heaven. Lass dein Reich kommen, wie im Himmel, so auch auf Erden. But we don't even know what's going on in heaven, so how can we pray successfully to bring heaven to earth? Aber wir wissen noch nicht mal, was im Himmel los ist. Wie sollen wir dann erfolgreich beten, dass der Himmel auf die Erde kommt? We've got to become aware of heaven's perspective of our situation. Wir müssen die Perspektive des Himmels von unserer Situation wahrnehmen. Number 4. We need to make the choice not to pray in unbelief. Wir müssen die Entscheidung treffen, nicht in Unglauben zu beten. Listen. Hör zu. If you don't really pray, don't really believe, don't pray. Wenn ihr nicht wirklich glaubt, dann betet nicht. Honestly, it's much better. Wirklich, es ist viel besser. I don't care how much your pastor says, pray, pray, pray, pray. Es ist mir egal, wie oft euer Pastor sagt, betet, betet, betet. If you don't believe, just say, no, I'm not praying because my heart doesn't believe. Wenn ihr nicht glaubt, dann sagt einfach, nein, ich bete nicht, denn mein Herz glaubt das nicht. I'll teach you how to fix your heart, don't worry. Ich werde euch heute beibringen, wie ihr euer Herz heilen könnt. We need to learn to fill our whole day with thanksgiving. Und wir müssen lernen, unseren ganzen Tag mit Danksagung zu füllen. It's a habit. Es ist eine Gewohnheit. You can establish that. Und die ihr entwickeln könnt. Not in the middle of the day, just say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sagt einfach mitten am Tag, danke, Jesus. Danke, Jesus. What I do. Und so mache ich das auch. Jesus, you're beautiful. Thank you. Jesus, du bist wunderbar. Danke. Make it a habit. Mach es zu einer Gewohnheit. Number 6. Nummer 6. Learn to decree what heaven decrees. Lerne das abzuweisen, was der Himmel abweist. Look. Schau. Speak to your sickness. Sprich zu deiner Krankheit. Speak to your finances. Sprich zu deinen Finanzen. Command the sickness to go. Befehle der Krankheit zu gehen. You have the right to decree health to your body. Du hast das Recht, Gesundheit für deinen Körper in Anspruch zu nehmen. You always have to believe, because without faith everything is just a religious exercise. Natürlich müsst ihr immer glauben, denn ohne Glauben ist das alles nur eine religiöse Übung. But learn to use the authority that you have in Christ. Aber lerne die Autorität zu benutzen, die du in Christus hast. Don't accept stuff that is not supposed to be part of your life. Degree and command to go. Akzeptiere die Dinge nicht, die kein Teil deines Lebens sein sollten. Weise sie ab und befehle ihnen zu verschwinden. And number 7, we have to learn to stand firm in faith. Und Nummer 7, wir müssen lernen, fest im Glauben zu stehen. Make a decision to stand. Triff die Entscheidung, stehen zu bleiben. You know, so many times we start a little bit in faith and the first little problems we just stop believing. Wisst ihr, so oft beginnen wir im Glauben und bei den ersten kleinen Problemen hören wir auf zu glauben. Do you know, many times we pray when we should act. Und sehr oft beten wir, wenn wir eigentlich handeln sollten. You know, if we would only learn to act when we need to act, degree when we need to degree, and pray when we need to pray. Wisst ihr, wenn wir einfach lernen würden zu handeln, wenn wir handeln sollen, und zu proklamieren, wenn wir proklamieren müssen, und zu beten, wenn wir beten müssen. Look, we pray that God will save people, but we are not sharing the gospel with them. Wir beten, dass Gott Menschen errettet, aber wir verkünden ihnen dann nicht das Evangelium. We pray that God will multiply our cell group, but we are not moving our butts and sharing the gospel with our friends. Wir beten, dass Gott unsere Gruppe multipliziert, aber wir bewegen unseren Hintern nicht und erzählen unseren Freunden nicht das Evangelium. Wir beten, dass Gott Wunder tut, aber wir legen den Kranken nicht die Hände auf, wenn wir ihnen begegnen. Wir beten, dass Gott die Menschen ändert, mit denen wir leben, weil sie uns irritieren. Aber wir sind nicht bereit, uns selbst zu ändern und bedingungslos zu lieben. You know, we are afraid to leave certain situation. We pray for God to get us out of such situation because we are afraid to make the choice and leave. Wir haben Angst, aus bestimmten Situationen herauszugehen, und deshalb beten wir, dass Gott uns da herausholt, weil wir Angst haben zu gehen. So we have to make sure that our prayers doesn't become a religious exercise. Also wir müssen darauf achten, dass unsere Gebete keine religiöse Übung werden. It has to be a real thing that brings real results. Es muss etwas Echtes sein, das echte Resultate hervorbringt. It's all based on intimacy with the Lord. Und es basiert alles auf Intimität mit dem Herrn. Without intimacy, praise just this silly religious exercise that messes with your heart. Ohne Gebet, ohne Intimität ist Gebet nichts anderes als eine lächerliche religiöse Übung, die dein Herz durcheinander bringt. Listen. Hör zu. Once you have learned to convince your own heart of what belongs to you, you will find out there's nothing left to ask. Wenn du einmal gelernt hast, dein eigenes Herz von dem zu überzeugen, was dir gehört, wirst du herausfinden, dass es nichts mehr zu bitten gibt. You can't believe in your head. Du kannst nicht nur in deinen Kopf glauben. And try. Du kannst es versuchen, but it's not real faith. Aber es ist kein richtiger Glaube. Real faith is a heart. Richtiger Glaube ist im Herzen. Romans 10 says with the heart men believe. Römer 10 sagt, mit dem Herzen glaubt man. Now I'm going to show you how to convince your heart. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr euer Herz überzeugen könnt. Because the heart is the key to what you really experience in your prayer. Denn das Herz ist der Schlüssel für das, was du in deiner Gebetszeit erleben wirst. Let me tell you why so many of you have been so frustrated in your prayer life. Ich erkläre euch, warum so viele von euch frustriert im Gebetsleben sind. This is why. Das ist der Grund. Because you have prayed intensely hard for years. Ihr habt seit Jahren intensiv und stark gebetet. But your heart didn't believe what you prayed for. Aber euer Herz glaubt nicht, wofür ihr gebetet habt. You were hoping. Ihr hofft. But that's not faith. Aber das ist kein Glauben. You kept praying and hoping that one day God would do what you say, but that's not faith. Ihr betet weiter und hofft, dass Gott eines Tages tut, was ihr sagt, aber das ist nicht Glauben. Faith is an absolute assurance. Glauben ist eine absolute Gewissheit. If you don't have this absolute assurance, wenn ihr diese absolute Gewissheit nicht habt, just stop praying and convince your heart. Hört einfach auf zu beten und überzeugt euer Herz. This was very hard for me. Das war sehr schwer für mich. The Lord taught this to me. Der Herr hat mir das so beigebracht. I'm going to make it as practically as I can how to convince your own heart. Und ich werde es so praktisch wie möglich machen, zu erklären, wie ihr euer Herz überzeugen könnt. Once your heart really believes, wenn euer Herz einmal wirklich glaubt, you will always have what your heart believes. Dann würdet ihr immer das haben, was euer Herz glaubt. That's a spiritual law. Das ist ein geistliches Gesetz. Now, it's hard work to convince your heart. Es ist richtig harte Arbeit, dein Herz zu überzeugen. For some people it's easier, for some people it's hard. Für manche Menschen ist es leichter, für manche ist es schwerer. But these hard beliefs that are so strong and have been there for decades are not easy to change. Aber diese starken Glaubenssätze im Herzen, die bestehen seit Jahrzehnten und sind nicht leicht zu ändern. But they can change. Aber sie können sich ändern. Once they have changed, that's what the Bible calls you've entered God's rest. Und wenn sie sich erst einmal verändert haben, dann tretet ihr in das ein, was die Bibel Gottes Ruhe nennt. For instance, zum Beispiel, I've entered God's rest regarding financial provision. Ich bin in Gottes Ruhe eingegangen im Hinblick auf finanzielle Versorgung. I have no thoughts, I have no worries, I'm totally at peace. Ich habe keine Gedanken mehr, keine Sorgen, ich bin im vollkommenen Frieden. You know, now everything is shut because of the virus. Wisst ihr jetzt, wo alles wegen dem Virus geschlossen ist? I can wait when the things open again. I can? No, can't. Ich kann es kaum erwarten, bis alles wieder aufmacht. You know why? Wisst ihr warum? Because I told our people in Natal today. Weil ich unseren Leuten in Natal heute gesagt habe. As soon as everything opens, make sure you get the paper signed to get the land, because I want to build another orphanage. I want to build another daycare center. Sobald alles wieder aufmacht, sorgt dafür, dass die Papiere unterzeichnet werden, damit wir das Land bekommen, denn ich will ein neues Waisenhaus und ein neues Tageszentrum bauen. I probably need at least 500,000 or maybe more. Ich brauche wahrscheinlich mindestens eine 500.000 oder sogar mehr. What's the problem? Was ist das Problem? There is no problem. Es gibt da kein Problem. All I need is the right people. I'm gonna build the orphanage tomorrow. Alles, was ich brauche, ist die Miete und ich baue das Waisenhaus morgen schon. Because my heart has entered into the rest regarding financial provision. Denn mein Herz ist in die Ruhe eingetreten im Hinblick auf finanzielle Versorgung. Und das war nicht immer so. Es war schrecklich. I grew up very poor. Ich bin sehr arm aufgewachsen. Father was a pastor. Mein Vater war Pastor. And we had many times had to go to bed hungry. Und sehr oft musste ich hungrig ins Bett gehen. My heart was filled with wrong messages about provision. Mein Herz war voll mit falschen Botschaften über Versorgung. My heart believed that it's not good Christian to be rich. Mein Herz glaubte, dass ein guter Christ nicht reich ist. My heart believes that God doesn't Christians want to be prosperous. Mein Herz glaubte, dass Gott nicht will, dass Christen in Wohlstand leben. My heart believed it was a sign of holiness to be poor. Mein Herz glaubte, dass es ein Zeichen von Heiligkeit ist, wenn man arm ist. So I remember when the Lord said to me, Reinhard, you need to change your heart. Ich erinnere mich, als der Herr mir sagte, Reinhard, du musst dein Herz verändern. I said, teach me. Und ich sagte, lehre mich. And he did. Und er tat es. So what I'm teaching you now has been taught to me by the Lord himself. Das, was ich euch jetzt beibringe, hat mir der Herr selber so gelehrt. You have to do the hard work to change your heart to enter into the rest of God. Du musst diese schwere Arbeit machen und dein Herz verändern, um in die Ruhe Gottes einzutreten. Now, regarding anything. In jedem Punkt. Maybe it's finances. Vielleicht geht's um Finanzen. Maybe it's supernatural health. Vielleicht übernatürliche Gesundheit. Maybe it's your future. I don't know whatever area you need to believe. Oder vielleicht geht es um eure Zukunft. Ich weiß nicht, in welchem Punkt ihr Glauben braucht. But I'm gonna help you to get there. Aber ich werde euch helfen, dorthin zu kommen. There are two ways to change the belief of your heart. Es gibt zwei Wege, den Glauben im Herzen zu verändern. One of them is meditation. Das eine ist Meditation. And the other one is confession with the right formula. Und das andere ist Bekennen mit der richtigen Formel. So I'm gonna teach you these two ways. Die werde ich euch beide beibringen. I can only teach you, I cannot apply them for you. That's your job. Ich kann sie nur lernen, ich kann sie nicht für euch anwenden. Das ist eure Aufgabe. Remember, erinnert euch. You're free to disagree with me. Ihr seid frei, nicht mit mir übereinzustimmen. And you're free to not apply what I'm giving. Und ihr seid frei, das, was ich euch gebe, nicht anzuwenden. I'm not here to manipulate you. I'm not here to control you. Ich bin nicht hier, um euch zu manipulieren oder zu kontrollieren. Neither am I here to tell you what you have to do. Und ich werde euch auch nicht sagen, was ihr tun müsst. I'm here to give you keys and then I'll leave you alone. Ich bin hier, um euch Schlüssel zu geben und dann lasse ich euch in Ruhe. You can throw them in the trash or you can use them. Ihr könnt sie in den Müll werfen oder sie gebrauchen. If you use them, you're going to enter a beautiful, abundant life of victory. Wenn ihr sie gebraucht, werdet ihr in ein herrliches, überfließendes Leben des Sieges hineinkommen. If you don't use them, wenn ihr sie nicht verwendet, just keep living the way you live your life. Dann lebt einfach das Leben weiter so wie bisher. I'm not responsible for your life, I'm responsible for mine. Ich bin nicht verantwortlich für euer Leben, sondern nur für meins. So what is the heart? Also, was ist das Herz? Proverbs 4:23 says this. Sprüche 4, Vers 23 sagt, more than any other thing, guard your heart. Mehr als alles andere, bewahr und behüte dein Herz. Because out of it flow the fountains of life. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. So the heart is the one where all the fountains of life come out. Das Herz ist also der Ort, aus dem alle Quellen des Lebens herausfließen. In simple words. Mit anderen Worten. What you experience today is not the result of what other people did against you. Was du heute erlebst, ist nicht das Resultat von dem, was andere Menschen dir angetan haben. What you experience today. Was du heute erlebst. Is what your heart chose to believe yesterday. Ist, was dein Herz gestern geglaubt hat. So you have established heart beliefs in your own life. Du hast also Glaubenssätze in deinem Herzen etabliert. And then you reap the fruit of that. Und dann erntest du die Frucht davon. Because the fountains of life come from your heart. Denn die Quellen des Lebens kommen aus deinem Herzen. Look, the Bible does not say. Schau, die Bibel sagt nicht. More than anything else, be careful what people do against you, because out of that came the fountain of life. Mehr als alles andere achte darauf, was Menschen dir antun, denn aus diesen Dingen kommt die Quelle des Lebens. Listen, you can't control what people do to you. Ihr könnt nicht kontrollieren, was Menschen euch antun. You can't. Das geht nicht. Bad stuff happens to all of us. Uns allen passieren schlimme Dinge. I'm not responsible for how people treat me. Ich bin nicht dafür verantwortlich, wie Menschen mich behandeln. But I am responsible to watch my heart. Aber ich bin verantwortlich, mein Herz zu behüten. You know, you and me can walk through the same difficulties. Wisst ihr, du und ich, wir können durch dieselben Schwierigkeiten gehen. I become a better person, you become a bitter person. Ich werde ein besserer Mensch und du wirst eine bittere Person. It depends on our attitude and our choice and our reaction. Es hängt ab von unserer Einstellung und von unserer Reaktion. So the heart is the very center of everything in your life. Das Herz ist also das absolute Zentrum von allem in deinem Leben. Whatever you believe in your heart is what you're going to experience very soon. Was immer du in deinem Herzen glaubst, wirst du erleben, und zwar sehr bald. So let me show you how the heart is works, how the heart is programmed. Deshalb möchte ich euch zeigen, wie das Herz funktioniert und wie es programmiert ist. We have to apply the law of first mention. Wir müssen das Gesetz der ersten Erwähnung anwenden. In Bible translation, in Bible interpretation, bei der Interpretation der Bibel, it is common to apply the law of first mention. Ist es üblich, dass man das Gesetz der ersten Erwähnung anwendet. That means we look where something is mentioned the first time. Das heißt, wir schauen, wo zum ersten Mal etwas erwähnt wurde. And that's where we find the key how to translate this very subject. Und dort finden wir den Schlüssel, wie wir dieses Thema interpretieren und verstehen. Heart is mentioned the first time in Genesis chapter 6 verse 5. Das Herz wird zum ersten Mal im 1. Mose 6 Vers 5 erwähnt. Right there you find the key how the heart works. Dort findest du den Schlüssel, wie das Herz funktioniert. It says then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth. Es sagt, und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war. That talks about when God destroyed the world with the flood. Das spricht davon, als der Herr die Erde durch die Flut zerstörte. The wickedness was so great that God actually decided to destroy humanity apart from a few people. Die Bosheit war so groß, dass Gott tatsächlich beschloss, die Menschen abgesehen von ein paar Leuten zu zerstören. But why were people so wicked? Und warum waren die Menschen so böse? The heart is the fountain of everything. Das Herz ist die Quelle von allem. Look, before you commit adultery in your body, you've committed it into your heart. Schau, bevor du Ehebruch mit deinem Körper begehst, hast du ihn schon im Herzen begangen. Before you got angry physically against somebody, you already had anger in your heart. Bevor du sichtbar ärgerlich wirst auf jemanden, bist du bereits im Herzen ärgerlich mit demjenigen. Jesus says this in Mark 7:21. Jesus sagte in Markus 7, Vers 21. He said, out of the heart come evil thoughts. Denn aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Adultery, murder. Ehebruch, Mord. So the evil things, they originate in your heart and then they are expressed through your body. Das heißt, die bösen Dinge kommen ursprünglich aus deinem Herzen und dann werden sie durch deinen Körper ausgedrückt. The reason why God destroyed the people through the flood. Der Grund, warum Gott die Menschen durch eine Flut zerstört hat. They've become so wicked because their hearts have become wicked. War, dass sie so böse geworden sind, weil ihre Herzen böse wurden. And God knows once the heart is messed up, it will be what you will actually do. Und Gott weiß, wenn das Herz einmal so durcheinander ist, wirst du genau das irgendwann tun. Your actions follow your heart. Deine Taten folgen deinem Herzen. So here is the thing. Und hier ist das Problem. If you don't believe what the finished work of the cross is given, if you don't believe this in your heart, wenn du nicht an das glaubst, was das vollbrachte Werk am Kreuz dir gegeben hat, wenn du das nicht im Herzen glaubst, you are not going to experience what God has given you. Wirst du auch nicht erleben, was Gott dir damit gegeben hat. I always get these messages. Oh. Ich bekomme ständig diese Nachrichten. Reinhard, I believe in the finished work of the cross, but I'm still struggling financially. Tell me why. Reinhard, ich glaube an das vollbrachte Werk am Kreuz, aber ich habe immer noch finanzielle Not. Sag mir warum. I don't want to tell you why. Ich möchte dir nicht sagen, warum. You know why? Weißt du, warum? Because if I tell you the truth, what I believe, denn wenn ich die Wahrheit sage, die ich glaube, I would have to tell you this. Muss ich Folgendes sagen. You say you believe in the finished work of the cross, but your heart does. Du sagst, dass du an das vollbrachte Werk am Kreuz glaubst, aber dein Herz glaubt nicht daran. You can't fool your heart. Und du kannst dein Herz nicht täuschen. You say you believe, but deep, deep, deep, deep down, you don't believe. Du sagst, dass du es glaubst, aber ganz, ganz tief drin glaubst du es nicht. Because you will always have what your heart. Denn du hast immer das, was dein Herz glaubt. So look, here are three key words in Genesis 6, verse 5. Es gibt drei Schlüsselworte in 1. Mose 6, Vers 5. The first mention of heart. Die erste Erwähnung des Herzens. The intent of the thoughts of this heart was evil continually. Das Trachten. 6 verse 5. Yeah, but it's... It's there. If not, we go to the original. 6 verse 5. Okay, you're going to use another... Es ist da. Okay, he's going to... Eliba usa molto... Daniel sucht es eben auf. No original è molto, molto claro. Perfect. Okay, no original... In the original, it's super clear. You can... Im Urtext ist das super klar. Three keys. Drei Schlüssel. Intense. Trachten. Thoughts. Gedanken. And heart. Und Herz. So... Heart is where the intentions of the thoughts mix. Das Herz ist der Ort, an dem die Absichten und Gedanken sich vermischen. That's the heart. Das ist das Herz. You see, the interesting thing is the word for thought means that it literally means what you think. Seht ihr, das Wort für Gedanken meint wörtlich das, was du denkst. But the word that every intent of the thought. Aber das Wort jede Absicht der Gedanken. This is actually a word that's a verb in the original Hebrew. Ist im hebräischen Urtext eigentlich ein Verb. The verb is used when a potter created a piece of pot. Das Wort wird verwendet, wenn ein Töpfer ein Gefäß herstellt. So a potter took a piece of clay. Ein Töpfer nimmt also ein Stück Ton. And then he was forming it with his hands, forming until it was a piece of pot. Und dann formte er es so lange mit seinen Händen, bis es ein Tongefäß war. That's the original Hebrew. Das ist das ursprüngliche hebräische Wort. So here's the Bible says how the heart became evil. Die Bibel erklärt hier, wie das Herz böse wurde. By constantly forming thoughts. Indem es immer zu Gedanken geformt hat. The Bible also calls this meditation. Die Bibel nennt das auch Meditation. I found the word meditation 78 times in the Bible. Das Wort Meditation habe ich 78 Mal in der Bibel gefunden. So here is what happens. Und folgendes passiert. You constantly choose to form certain thoughts in your mind. Du hast dich entschieden, permanent bestimmte Gedanken in deinem Kopf zu formen. When the thoughts and the emotions mix and become one unity, that's what your heart really believes. Wenn die Gedanken sich mit den Emotionen vermischen und zu einer Einheit werden, dann ist es das, was dein Herz tatsächlich glaubt. And once your heart believes it, you're going to have the miracle. Und wenn dein Herz es erst einmal glaubt, dann hast du das Wunder. It's really simple. Es ist wirklich einfach. So you have to convince your heart. Du musst also dein Herz überzeugen. Look, Proverbs 16 verse 1 says this. Sprüche 16 Vers 1 sagt. I know Proverbs is translated different by different translations. Ich weiß, Sprüche ist sehr verschieden in den einzelnen Übersetzungen. Because it's a poetic book. Denn es ist ein poetisches Buch. But in the original it's exactly like this. The preparation of the heart belongs to man. Doch im Original steht eigentlich Folgendes. Die Vorbereitung des Herzens ist Sache des Menschen. You are responsible to prepare your heart. Du bist verantwortlich für die Vorbereitung deines Herzens. We have to form and fix our heart. Wir müssen unser Herz formen und reparieren. You know, I'm sorry. Wisst ihr, es tut mir leid. I'm sorry that many things I teach are confronting your religious beliefs. I'm really sorry. Es tut mir wirklich leid, dass viele Dinge, die ich euch lehre, eure religiösen Glaubenssätze konfrontieren. I'm kind of sorry, but I'm not, because I love you so much. I love it when you change. Es tut mir ein bisschen leid, aber eigentlich auch nicht, denn ich liebe es so sehr. Ich liebe es, wenn ihr euch verändert. It's a really stupid prayer to pray, Lord, change my heart. Es ist ein wirklich dummes Gebet, wenn man betet, Herr, verändere mein Herz. Because he ain't gonna change your heart, that's your job. Denn er wird dein Herz nicht verändern, das ist deine Aufgabe. The preparation of the heart belongs to man. Die Vorbereitung des Herzens ist Sache des Menschen. So you have to change your heart. Also du musst dein Herz verändern. So first you change it by meditation. Und zuerst veränderst du es durch Meditation. You change it and you meditate so long until the emotions and your thoughts become one unity. Du veränderst es so und meditierst so lange, bis die Gefühle und Gedanken eine Einheit werden. I'll teach you. Ich werde euch das beibringen, ganz praktisch. Close your eyes. Schließ deine Augen. Just relax. Entspann dich. Close your eyes. Fresh those eyes. Think about your financial future. Schließ deine Augen und denk an deine finanzielle Zukunft. Just think about your financial future. Denk einfach an deine Finanzen. There are different thoughts in your mind. Da gibt es verschiedene Gedanken in deinem Kopf. That's not what I want to know. Und genau die will ich wissen. What's the first feeling that comes to you? Was ist das erste Gefühl, das in dir aufkommt? When you think about your financial future, the first thing that you feel, that's what your heart really believes. The strongest emotion. Das erste Gefühl, das du spürst, wenn du an deine finanzielle Zukunft denkst, ist das, was dein Herz wirklich glaubt. When you talk or think about your father. Wenn du über deinen Vater sprichst oder an ihn denkst. What's your strongest emotion? Was ist dein stärkstes Gefühl? That's what your heart really believes. Genau das glaubt dein Herz. When you close your eyes and when you think about your health. Wenn du deine Augen schließt und über deine Gesundheit nachdenkst. What's the strongest emotion? Was ist das stärkste Gefühl? That's what your heart really believes. Das glaubt dein Herz wirklich. You see, I used to believe in my head that God always provides for his children because I read it in the Bible. Schaut, ich habe in meinem Kopf geglaubt, dass Gott immer für seine Kinder sorgt, denn das habe ich in der Bibel gelesen. But when I closed my eyes, when I began to think about the bills I have to pay, my emotions were fear. Aber als ich meine Augen schloss und an die Rechnungen dachte, die ich bezahlen musste, war mein Gefühl Angst. Fear that I can't pay them. Angst, dass ich sie nicht bezahlen kann. That was my, these were my strongest emotions. Das waren meine stärksten Gefühle. And the Lord said to me, Reinhard, you believe it in your head because you know it from studying the scriptures, but your heart doesn't believe it. Und der Herr sagte mir, Reinhard, du glaubst es in deinem Kopf, weil du es in der Bibel studiert hast, aber dein Herz glaubt es nicht. He said, you have to change your heart. Er sagte, du musst dein Herz verändern. I said, teach me. Und ich sagte, lehre mich. And he taught me. Und er lehrte mich. He himself taught me. Er selbst lehrte mich. I'm gonna teach you what he taught me. Und ich werde euch beibringen, was er mich lehrte. Okay, everybody, if you want to, okay, alle, die wollen, I want you to right now, yeah, relax. Bitte ich, sich jetzt zu entspannen. I want you to relax. Setzt euch ganz entspannt hin. Sit down very comfortable. Okay. Macht euch bequem. Ignore whoever's around you. Ignoriere einfach alles, was um dich herum ist. Relax. Und entspann dich. Just relax. Entspann dich einfach. Close your eyes. Schließ deine Augen. And I want you to follow my voice. Und dann möchte ich, dass du meiner Stimme folgst. I want you to follow my voice with your mind. Ich möchte, dass du meiner Stimme mit deinen Gedanken folgst. So you are going to form thoughts actively. That's how you form your heart. Du wirst also aktiv Gedanken formen und genauso formst du dein Herz. You follow with your thoughts the words that you will hear now from me. Du folgst mit deinen Gedanken den Worten, die du jetzt von mir hörst. You can't form your heart if you don't relax. Und du kannst dein Herz nicht formen, wenn du dich nicht entspannst. I don't have time to teach about this. Ich habe jetzt keine Zeit, darüber zu lernen. So you can trust me or not. Also kannst du mir vertrauen oder auch nicht. Close your eyes. Schließ deine Augen. Relax. Und entspann dich. Follow the voice with your thoughts. Active thoughts. Folge der Stimme mit deinen Gedanken und erzeuge aktiv Gedanken. You're walking down the beach. Du gehst am Strand entlang. And you're wondering what's going to happen in the future. Und du fragst dich, was in der Zukunft passieren wird. You're lost in thought. Du bist in Gedanken versunken. And as you walk down through the beach, und als du so am Strand entlang gehst, the breeze goes through your hair, spürst du die Brise in deinen Haaren. And it touches gently your face. Und sie streicht sanft über dein Gesicht. And you see somebody from the distance come. Du siehst jemanden in der Ferne. And this person comes towards you. Und diese Person kommt auf dich zu. And you wonder who this is. Und du fragst dich, wer das wohl sein kann. As this person comes closer, als diese Person näher kommt, you think, this might be Jesus. Denkst du, hey, das könnte Jesus sein. Your heart is not quite sure what's gonna happen. Dein Herz ist nicht ganz sicher, was passieren wird. But you really wanna meet Jesus. Aber du willst wirklich Jesus begegnen. You're coming closer and closer to Jesus. Du kommst also immer näher und näher zu Jesus. Hear his beautiful, loving and kind voice. Und du hörst seine wunderschöne, liebevolle und freundliche Stimme. His voice is saying. Und seine Stimme sagt, oh my beautiful child. Oh mein wunderschönes Kind. I've been waiting for so long to meet you here in this place. Ich habe so lange darauf gewartet, dich hier an diesem Ort zu treffen. This is my favorite place. Das ist mein Lieblingsort. Where you and me are together alone. An dem du und ich alleine sein können. I've come here to show you my deepest love. Ich bin hierher gekommen, um dir meine tiefste Liebe zu zeigen. I've come here to show you that I provide for you. Ich kam hierher, um dir zu zeigen, dass ich für dich sorge. I've come here to show you that you never again have to worry about anything. Ich kam hierher, um dir zu zeigen, dass du dir nie wieder Sorgen um etwas machen musst. I've conquered all of your enemies on the cross. Ich habe alle deine Feinde am Kreuz erobert. You can live a life free of any worry and any fear. Du kannst ein Leben ohne irgendwelche Sorgen und ohne Angst führen. All you have to do is really trust me from your heart. Alles, was du tun musst, ist mir von ganzem Herzen zu vertrauen. And he comes closer and closer. Und er kommt näher und näher. And he opens his arms really wide. Und er öffnet seine Arme ganz weit. And reluctantly you fall into his arms. Und zögernd fällst du in seine Arme. He puts his arms around you. Er legt seine Arme um dich. Gently kisses you on the cheek. Und küsst dich sanft auf die Wange. He says, oh my beautiful child. Er sagt, oh mein wunderschönes Kind. Finally, you and me are together. Endlich sind wir beisammen. We are one. Wir sind eins. That's been the desire of my heart the whole time. Das ist schon immer mein Herzenswunsch gewesen. Trust me, my beautiful child. Vertraue mir, mein wunderschönes Kind. And you will see how everything will work out good. Und du wirst sehen, wie sich alles zum Guten wendet. You will see how there will be more provision than you will ever need. Du wirst sehen, dass es mehr Versorgung gibt, als du jemals brauchen wirst. And he holds you. Und er hält dich. And you let yourself fall into his arms. Und du lässt dich in seine Arme fallen. And suddenly you realize, und auf einmal erkennst du, you are safe, du bist ganz sicher. Because in his arms you are perfectly secure. Denn in seinen Armen bist du vollkommen sicher. Okay, now I want you to open your eyes. Okay, ich möchte, dass ihr da eure Augen wieder öffnet. What you did is you were just influencing your own heart. Was ihr gerade getan habt, ist, ihr habt euer eigenes Herz beeinflusst. But remember, you can't fool your heart. Aber erinnert euch, ihr könnt euer Herz nicht täuschen. What's gonna happen? Und was passiert? Dann, if you begin to meditate and create thoughts like this, wenn ihr anfangt zu meditieren und solche Gedanken zu erzeugen, everything we meditated on today was based on the word of God. Alles, was wir heute meditiert haben, basierte auf dem Wort Gottes. He loves you. Er liebt dich. He embraces you. Er umarmt dich. You are secure in his arms. Und du bist sicher in seinen Armen. All these are biblically true. Das sind alles biblische Wahrheiten. But I bet for a whole number of you. Aber ich wette, dass etliche von euch, you desired this, but there were hard emotions that they relied. Dass ihr euch nach diesen Dingen gesehnt habt, doch es gab Gefühle im Herzen, die unwillig waren. When these emotions come, wenn diese Gefühle kommen, do you know what happens? Wisst ihr, was dann passiert? It shows you the messages that are written on your heart. Sie zeigen euch die Botschaften, die auf euer Herz geschrieben sind. So here is what you do. Und dann tut ihr Folgendes. You just relax, ihr entspannt euch einfach and you simply say, und du sagst einfach, I send these thoughts away. You're not part of my new identity. Ich schicke diese Gedanken weg. Ihr gehört nicht mehr zu meiner neuen Identität. I'm a new creation in Christ. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. I'm perfect and holy in. Ich bin perfekt und ganz in ihm. I don't accept this. Ich akzeptiere das nicht. And you send this away and you continue meditating. Und ihr schickt das weg und macht weiter mit der Meditation. You see, the Lord said to me, Reinhard, change your heart regarding what it believes about financial provision. Der Herr sagte mir, Reinhard, ändere dein Herz im Hinblick auf das, was es über finanzielle Versorgung glaubt. So I began to do what I did with you now. Und dann fing ich an, das zu tun, was ich jetzt mit euch gemacht habe. I took the truth of the scripture, the Father in heaven cares for me. Ich nahm die Wahrheiten der Schrift, der Vater im Himmel sorgt für mich. Look at the birds, look at the flowers, wow, he cares for me. Schau auf die Vögel und die Blumen, wow, er sorgt für mich. I began to form these thoughts actively. Ich fing an, diese Gedanken aktiv zu formen. You know what happened? Wisst ihr, was dann passierte? The reality was written on my heart began to scream. Die Realität, die auf mein Herz geschrieben war, begann zu schreien. Strong emotions of fear of the past where I had to go to bed hungry manifested. Starke Gefühle der Angst aus der Vergangenheit, als ich hungrig ins Bett gehen musste, die manifestierten sich. I did not fight this thought. Ich habe diese Gedanken nicht bekämpft. I simply said, ich habe einfach gesagt, I send you away. Ich schicke euch weg. You were not part of my new identity, a child of God. Ihr gehört nicht zu meiner neuen Identität, ein Kind Gottes. I send you away. Ich schicke euch weg. And I kept meditating. Ich brauchte ein paar Monate. It took me a few months. Ich habe jeden Tag meditiert. Every day, meditation. Jeden Tag. You know why? Wisst ihr warum? Because my heart was so full of the lie that God wants me poor. Weil mein Herz so voll mit der Lüge war, dass Gott möchte, dass ich arm bin. So I had to rewrite the messages on my heart. Ich musste die Botschaften auf meinem Herzen neu schreiben. Many of you are full of religious lies. Viele von euch sind voller religiöser Lügen. Many of your hearts are full of the lie. You have to convince God and pray hard and intensely so that he will give you something. Viele von euch sind voll mit der Lüge, dass ihr intensiv und anhaltend beten müsst, um Gott davon zu überzeugen, euch etwas zu geben. There is no shortcut. You have to reprogram your heart, people. Es gibt keine Abkürzung, Leute. Ihr müsst euer Herz neu programmieren. Listen what happened. Hört zu, was passiert ist. One day as I kept making progress in meditating and rearranging my heart. Eines Tages, als ich schon Fortschritte im Meditieren und Umstrukturieren meines Herzens gemacht hatte, I saw in a vision. Sah ich in einer Vision, Jesus coming to me. Wie Jesus zu mir kam. He had this huge blank check, you know, when you win a big sum of money. Er hatte diesen riesigen Blanko-Check, wisst ihr, wie wenn man eine große Summe Geld gewinnt. And he handed it to me. Und er übergab ihn mir. And he smiled. Und er lächelte. And he said, Reinhard, that's for you. Er sagte, Reinhard, das ist für dich. I said, thank you, that's my provision. Ich sagte, danke, ist das meine Versorgung? He said, yes, Reinhard. Und er sagte, ja, Reinhard. Because your heart believes it now. Denn dein Herz glaubt es jetzt. I looked at the check. Und ich schaute den Scheck an. There was a red signature and said, Jesus. Da war eine rote Unterschrift, die hieß Jesus. I said, Jesus, you signed this with your blood. Ich sagte, Jesus, du hast das mit deinem Blut unterschrieben. He smiled. He said, yes, Reinhard. Er lächelte und sagte, ja, Reinhard. I said, but Jesus, you didn't put any amount in it. Aber Jesus, du hast gar keinen Betrag auf den Check geschrieben. There was nothing written in it. Da stand überhaupt nichts. He said, Reinhard. Und er sagte, Reinhard, I signed it blank. You choose whatever you want to write in. Ich habe ihn blanko unterschrieben und du entscheidest, was du darauf schreiben willst. Listen. Hör zu. That's why my heart believes for 100 orphanages easily. Deshalb glaubt mein Herz ganz leicht für 100 Waisenhäuser. My heart didn't even believe that I could pay the bills of next week. Today my heart can believe for millions. Mein Herz hatte nicht mal geglaubt, dass ich die Rechnungen der nächsten Woche bezahlen könnte. Heute glaubt mein Herz für Millionen. Convince your heart. Überzeugt euer Herz. Take the truth. Nehmt die Wahrheit. Meditate. Meditiert. Study the new covenant. Studiert den neuen Bund. Study what it means if you're one with Christ. Studiert, was es bedeutet, dass ihr eins mit Christus seid. Study what it means that everything that belongs to Jesus belongs to you. Studiert, was es bedeutet, dass alles, was Jesus gehört, dir gehört. If you need to believe for health. Wenn du Glauben für Gesundheit brauchst. You need to convince your heart that you are in Christ and Christ is healthy. Musst du dein Herz überzeugen, dass du in Christus bist und Christus ist gesund. See what happens. Schau, was passiert. We need to stop saying, I believe, I believe, I believe, by faith, by faith, by faith. Ihr müsst aufhören zu sagen, ich glaube, im Glauben, im Glauben, im Glauben. But in reality, our heart doesn't believe. Wenn in Wirklichkeit unsere Herzen überhaupt nicht glauben. We have fooled ourselves too long. That's religion. Wir haben uns selbst zu lange getäuscht. Das ist Religion. If your heart doesn't believe, your heart doesn't believe. Wenn dein Herz es nicht glaubt, dann glaubt es es nicht. One of the most difficult things for Christians to do is to be honest regarding the unbelief of the heart. Eines der schwierigsten Dinge für Christen ist, ehrlich zu sein im Unglauben in ihrem Herzen. So we say we believe because we don't want to be honest and say, in reality, my heart doesn't believe. That's the truth. Deshalb sagen wir, dass wir glauben, weil wir nicht ehrlich sein wollen und sagen wollen, in echt glaubt mein Herz es nicht. Und das ist die Wahrheit. So we develop so many weird theologies just to excuse the unbelief of our heart. Und deshalb entwickeln wir so viele seltsame Theologien, nur um den Unglauben in unserem Herzen zu entschuldigen. Don't do that. Mach das nicht. Take time in meditating what the Bible says, not what you want, okay? Mach das nicht. Nehmt euch Zeit und meditiert über das, was die Bibel sagt, nicht das, was ihr einfach hören wollt. Listen, I have stories all over the world of powerful transformation when people convince the heart. Ich kann euch Geschichten von überall auf der Welt erzählen, was passiert ist, als Menschen anfingen, ihr Herz zu überzeugen. Unbelievable miracle. Unglaubliche Wunder. It might take a day or two for you, or it might take a few months, depends on how messed up your heart is. Es dauert vielleicht ein oder zwei Tage für euch oder ein paar Monate. Das hängt davon ab, wie durcheinander dein Herz ist. I was already a pastor, and it took me a few months to convince my heart. Ich war schon Pastor und ich brauchte ein paar Monate, um mein Herz zu überzeugen. Nothing to be ashamed about. Deshalb muss man sich nicht schämen. I'm glad it took the time to change my heart. Ich bin froh, dass ich mir die Zeit genommen habe, mein Herz zu verändern. So listen. Also hört zu. It's the second way to change. Es gibt noch einen zweiten Weg, dein Herz zu verändern. And then we're going to talk the last two sessions about fasting, about intercession. And about spiritual warfare. Und in den letzten beiden Lives sprechen wir über Fasten, Fürbitte und geistliche Kampfführung. Okay, so the second way to change your heart is the confession. Okay, der zweite Weg, dein Herz zu verändern, ist das Bekennen. But be very careful. Aber Achtung. Very careful. Ihr müsst genau aufpassen. There are two types of confession. Es gibt zwei Arten von Bekenntnissen. There is the confession of faith. Da gibt es das Bekenntnis des Glaubens. And there is the confession to convince your heart. Und dann ist das Bekenntnis, um dein Herz zu überzeugen. There are two different confessions. Das sind zwei verschiedene Bekenntnisse. If you use the confession to change your heart, but you lie to yourself and think you already believe, you're going to be in trouble. Wenn du das Bekenntnis verwendest, um dein Herz zu verändern, doch du lügst dir selbst in die Tasche und denkst, dass du glaubst, dann hast du ein Problem. So the Bible says we believe, therefore we speak. Die Bibel sagt, wir glauben, deshalb reden wir. If you confess something, pretending you believe, but you don't really believe it, you're going to be in such a deep. You're gonna be in trouble. Wenn du etwas bekennst und vorgibst, dass du es glaubst, aber in Wirklichkeit glaubst du es nicht, dann hast du große Probleme. I'm healed in his stripes, I'm healed in his stripes, I'm healed in his stripes. Ich bin geheilt in seinen Striemen, ich bin geheilt in seinen Striemen, ich bin geheilt in seinen Striemen. But your heart doesn't believe it. Aber dein Herz glaubt es nicht. So if you're not honest, you're gonna be in trouble. Und wenn du das nicht glaubst, dann gibt's Probleme. So you have to, first of all, you have to understand there is a type of confession that has the purpose to convince our heart. Du musst also zuerst verstehen, dass es ein Bekenntnis gibt, das den Zweck hat, dein Herz zu überzeugen. Listen, God has given me a formula that brought results literally in many nations of the world. Gott hat mir eine Formel gegeben, die in vielen Nationen der Welt Ergebnisse erzielt hat. It's a confession with a biblical formula to change what our heart believes. Es ist ein Bekenntnis mit einer biblischen Formel, um zu verändern, was unser Herz glaubt. The formula is very simple. It's BPPP. Die Formel ist sehr einfach. Es ist B PGP. My daughter Isabella in Brasilia, the wife of Mateus, she grabbed that. Meine Tochter Isabella in Brasilien, das ist die Frau von Mateus, sie hat das erfasst. She applied it and she had a healing miracle. Sie hat es angewandt und ein Heilungswunder erlebt. Okay, so here is the four parts of the formula. Also hier sind die vier Teile der Formel. Number one, B. Nummer eins, B. It has to be biblically. Es muss biblisch sein. Don't take what you want. It has to be biblical. Nimm nicht einfach was du willst. Es muss biblisch sein. Whatever the Bible promises you to the finished work of the cross, you can use. Alles, was die Bibel dir durch das vollbrachte Werk am Kreuz verspricht, kannst du benutzen. Health, new creation, accepted, love. Gesundheit, eine neue Schöpfung, Akzeptanz, geliebt sein. Material provision. Materielle Versorgung. Peace. Frieden. So number one, B, biblical. Also Nummer eins, B, biblisch. Thanks, sir, biblical. But if you want to confess to change your heart, you have to confess it in the right formula. Aber wenn du bekennen willst, um dein Herz zu verändern, dann musst du es in der richtigen Form bekennen. PPP. PGP. Positive. Positiv. Present tense. Gegenwart. And personal. Und persönlich. Because of the new covenant, durch den neuen Bund, everything that Jesus has, gehört alles, was Jesus hat, is yours. Gehört dir. That's positive. Das ist positiv. It's now yours. That's present tense. Es gehört dir jetzt. Das ist die Gegenwart. It's yours. That's personal. Und es gehört dir. Das ist persönlich. Listen, your future really started 2000 years ago. Hör zu, deine Zukunft hat in Wirklichkeit vor 2000 Jahren begonnen. Once you begin to apply this formula to convince your heart. Wenn du anfängst, diese Formel anzuwenden, um dein Herz zu überzeugen, same thing will happen to you once you begin to meditate. Wird dasselbe passieren wie beim Meditieren. Your heart is going to scream to you, you're a liar, you're a hypocrite. Dein Herz wird anfangen zu schreien, du bist ein Lügner, du Heuchler. Wonderful. Und das ist wunderbar. That shows you what your heart really believes. Das zeigt dir, was dein Herz wirklich glaubt. Let me give you an example. Ich will euch ein Beispiel geben. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Not because of anything you ever did. Nicht, weil du irgendetwas getan hast. But because of what Jesus did on the cross. Sondern aufgrund dessen, was Jesus am Kreuz tat. That's biblical. Das ist biblisch. That's the absolute truth. Und das ist die absolute Wahrheit. You are righteous because of what Jesus did. Du bist gerecht durch das, was Jesus getan hat. So what happens? Also was passiert? Tomorrow you fall into some kind of sin. Morgen verfällst du in irgendeine Sünde. You lose your temper and you get angry with your child. Du verlierst die Geduld und wirst zornig auf dein Kind. You yell and you scream at some people that you love. Du schreist und brüllst Menschen an, die du eigentlich liebst. You calm yourself down. Dann beruhigst du dich. And you say, und du sagst, I am righteous. Ich bin gerecht. Biblically, that's B. Biblisch, das ist B. Secondly, zweitens, that's personal. Das ist persönlich. I, ich, present tense, Gegenwart, am, bin, righteous, positive. Gerecht, positiv. When you confess this, wenn du das bekennst, know what's gonna happen? Weißt du, was dann passieren wird? Your heart will scream. Dein Herz wird aufschreien. You're a hypocrite. Du Heuchler. You don't act like a right. Du handelst nicht wie ein Gerechter. You don't act like a new creation. Du handelst nicht wie eine neue Schöpfung. Your heart screams like this because your heart has been taught wrong maybe for decades. Dein Herz schreit so, weil dein Herz vielleicht seit Jahrzehnten falsch gelehrt wurde. It doesn't change the truth of the word of God that you are righteous. Aber das verändert die Wahrheit im Wort Gottes nicht, dass du gerecht bist. Listen. Hör zu. You don't confess because you believe, you confess in order to convince your heart. Du bekennst nicht, weil du glaubst, du bekennst, um dein Herz zu überzeugen. This, you have to grasp it. Und das musst du begreifen. Once you understand, wenn du das einmal verstehst, then you can begin to change your heart. Kannst du anfangen, dein Herz zu verändern. This is what God did with Abraham. Und das tat Gott bei Abraham. Abraham was an unbeliever. Abraham war ein Ungläubiger. God said, I've made you the father of many nations, and he did not believe that. Gott sagte, ich mache dich zum Vater vieler Nationen, und Abraham glaubte das nicht. He was willing to let his own wife sleep with another guy because he was afraid for his own life. Er war bereit, seine Frau mit einem anderen Mann schlafen zu lassen, weil er Angst um sein eigenes Leben hatte. That shows that he did not believe what God said. Das zeigt, dass er nicht glaubte, was Gott gesagt hatte. He created an Ishmael because he did not believe what God said. Er zeugte einen Ismael, weil er nicht glaubte, das, was Gott gesagt hatte. So finally God said, finished, let's solve this problem. Und Gott sagte schließlich, okay, das ist vorbei, jetzt lösen wir das Problem. And he came to Abram in Genesis 17. Und er kam zu Abram in 1. Mose 17. And he said, from now on, you're not called Abram anymore, you're called Abraham. Und von jetzt an heißt du nicht mehr Abram, sondern Abraham. So God changed his confession. Gott änderte sein Bekenntnis. He had to say, er musste nun sagen, to his visitors, zu seinen Besuchern, I am Abraham. Ich bin Abraham. That meant the father of many nations. Das bedeutet Vater vieler Nationen. His visitors would say, und seine Besucher sagten, show me your son. Zeig mir deinen Sohn. Why? God said, I have to say that. Gott sagte, ich muss das sagen. Why did God do that? Warum hat Gott das getan? Change what his heart believed. Um das zu ändern, was sein Herz glaubt. 3 months later, his heart changed, his wife got pregnant and he had a child. 3 Monate später war sein Herz verändert, seine Frau wurde schwanger und er hatte ein Kind. He used this formula. Er hat diese Formel verwendet. Biblically, because God said. Biblisch, denn Gott hat es gesagt. Personal. Persönlich. I. Ich. Am present tense. Bin. Gegenwart. Abraham positive. Abraham positiv. Don't try to rebuke the negative. Versucht nicht, das Negative zurechtzuweisen. Don't say, I'm not sick. Sag nicht, ich bin nicht krank. Say, in his stripes I am healed. Sag, in seinem Striemen bin ich geheilt. When your heart screams, wenn dein Herz aufschreit, you are not healed. Look how sick you are. Du bist nicht geheilt. Schau doch, wie krank du bist. Calm yourself down. Dann werde einfach ruhig. Say, heart, I know. Und sage, Herz, ich weiß. You don't believe it yet. Du glaubst es jetzt noch nicht. But you're going to. Aber du wirst es glauben. I'm going to convince you. Denn ich überzeuge dich. What God says, was Gott sagt, use it with this formula, indem ich diese Formel verwende, I am a new creation. Dann bin ich eine neue Schöpfung. So, I am blessed with every spiritual blessing. Ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen. I have everything because he has given me everything. Ich habe alles, weil er mir alles gegeben hat. I am loved and accepted. Ich bin geliebt und angenommen. Meditate. Meditiere and confess. Und bekenne. Biblisch. Personal. Persönlich. Present tense. Gegenwart. Positive. Positiv. You know what's gonna happen? Wisst ihr, was passiert? The moment will come. Der Moment wird kommen, when your heart, your thoughts and your emotions mix. Wenn euer Herz, eure Gefühle und eure Gedanken sich vermischen. They are one unity. Sie werden eine Einheit. That's when your heart believes it. An dem Punkt glaubt es euer Herz. And you will experience. Und ihr werdet es erleben. Love you guys. Ich liebe euch, Leute. See you tomorrow. Bis morgen.